von Kies bematscht. Fertig, programmiertes Ende. Meinungsmache so verdorben. Selbstzufriedene, satte Fratzen. Abwärts, runter, abwärts, down. Kaufhaus, Keller, Bar und Orden. Gewohnheitstiere voller Gram. Schweine schlachten, Billen spritzen, alte kreischen.